Erzählst du mir jetzt die Geschichte? Was ja das Mindeste ist, was man von einem Filmemacher erwarten kann, uns eine Geschichte zu erzählen. Aber Regisseur Tarsem Singh, der vor 8 Jahren in The Cell visuell aufregend eine Psychologin in das Unterbewusstsein eines Serienmörders führte, Tarsem Singh erzählt jetzt in The Fall eine abenteuerliche Geschichte, wieder in einer betörenden Optik. Ich bin übrigens Roy. 1915. Roy liegt querschnittsgelähmt in einer Klinik in Los Angeles. Die 9-jährige Alexandria hat sich einen Arm gebrochen. Was hast du mit deinem Arm gemacht? Ich bin gefallen. Das bin ich auch. Ich habe Orangen gepflückt. Gefesselt ans Krankenhausbett ist Roy verzweifelt, wenn Alexandria ihm das Morphium besorgen würde. Ich brauche Tabletten. Dann verspricht er dem Mädchen, dann erzähle ich dir eine Geschichte. Was für eine Geschichte? Die Ibel heißt. Na Gott, dann schließ die Augen. Was siehst du? Gar nichts. Reib sie. Siehst du jetzt die Sterne? Ja. Es war eine sternklare Nacht. 4 Männer warteten ungeduldig auf einer kleinen Insel, die mitten in einem ruhigen Ozean lag. Die Männer warten, um den bösen Gouverneur Odious zu töten. Und je länger Roy, je länger Tarsem Singh in The Fall erzählt, desto opulenter werden die Welten, in denen Alexandria die Erzählung in ihrer Fantasie mit Figuren aus ihrem realen Leben, aus dem des Krankenhauses, besetzt. The Fall deliriert durch Wüsten zu indischen Palästen, schwelgt in faszinierenden Farben und Kostümen, schwingt sich durch die surrealen Welten einer monumentalen filmischen Oper, um immer wieder zurückzukehren in dieses Krankenhaus zu Roy und Alexandria. Jahrelang drehte Tarsem Singh während seiner Arbeit als Werbeclip-Regisseur immer wieder Sequenzen zu diesem Film The Fall. Entstanden ist eine traumhafte Hommage an die Macht der Bilder und die Kraft des Erzählens. Dieses Kino ist tatsächlich bigger than life. The Fall von Tarsem Singh. Herausragend. Erzählst du mir jetzt die Geschichte? Dieser Satz aus The Fall, hier noch einmal zu hören, könnte auch das Motto des jordanischen Films Captain Abu Raid sein. Auch der handelt von der Kraft des Erzählens. Abu Raid arbeitet als Putzmann auf dem Flughafen der jordanischen Hauptstadt Amman. Eines Tages findet er eine Pilotenmütze. Und nun halten die Jungen aus dem armen Viertel, in dem er lebt, ihn für einen Flugkapitän und wollen Geschichten vom Fliegen hören. Und Abu Raid fängt nach anfänglichem Zaudern an zu erzählen. Spannende, anrührende, menschliche Geschichten, mit denen der alte Mann den Jugendlichen eine Perspektive zu geben versucht. Wenn sich nicht die Realität des zeitgenössischen Jordanien immer wieder am Märchenhaften von Abu Raids Erzählung kräftig reiben würde. Doch auch als Abu Raids Schwindel verraten wird, gibt er die Hoffnung nicht auf, dass die Realität zum Besseren verändert werden kann. Captain Abu Raid von Amin Matalka. Herausragend. Wenn das Kino zur Zitrone wird, die ausgequetscht werden soll, auch wenn sie eigentlich keinen Saft mehr hat. Der arme Henry Mancini gibt den Rhythmus an zum Schenkelklopfen, wenn Steve Martin kahlauernd, französelnd und grimassierend den dämlichen Inspektor Clouseau spielt in Der rosarote Panther 2. Neben Steve Martin stolpern uninspiriert durch den Film, man höre und staune, John Cleese, Emily Mortimer, Jean Reno, Andy Garcia, Alfred Molina, Jeremy Irons und die Bollywood-Schönheit Aishwarya Rai. Helfen tut's alles nichts. Getretener Quark wird breit, nicht stark. Der rosarote Panther 2 von Harold Swart. Ärgerlich. Ich glaube, ich habe das falsche Thema angeschnitten. Und welches? Der Hof im Wald. Ein Mann, Benno Fürmann, zur falschen Zeit am falschen Ort. Irgendwo in der Abgeschiedenheit eines bayerischen Dorfes, wo vor 80 Jahren eine ganze Familie grausam mit der Spitzhacke erschlagen wurde. Der Mord unaufgeklärt. Bis heute. Der Gruberhof. Da darf man nicht hin, da wohnt der Teufel. Esther Gronenborn, die Regisseurin des Grusel-Thrillers Hinter Kaifek, führt nicht unbedingt originell die Genre-Versatzstücke vor. Düsteres Licht, unheimliche Sounds, entsetzte Blicke von Benno Fürmann vor allem und außerdem Alexandra Maria Lara. Nicht zu vergessen der düstere Tann, der in seiner Zeichenhaftigkeit immer wieder aufs alte Verbrechen zu weisen scheint. Ach so, den Nebel nicht zu vergessen. Leider verflüchtigt sich die anfänglich schaudernde Faszination und wird gegen Vorhersehbarkeit getauscht. Hinter Kaifek von Esther Gronenborn. Annehmbar.